meine lieben, lieben Freunde. Heute ist der zweitglücklichste Tag in meinem Leben. Und der glücklichste Vater... war der Tag, an dem ich deine Mutter geheiratet habe. Möge nichts geschehen, heute und in Zukunft, was das große Glück trüben könnte. Auf Lisa und Henry! Auf Lisa und Henry! Henry Jekyll ist ein Teufel, raubte Londons begehrte und reiche Braut. Jekylls Frau zu sein, muss fantastisch sein. So viel einsame Nächte und er im Labor. Amor! Henry, was ist? Mach kein Aufheben. Schreckliche Schmerzen. Bring mich ja weg! Ich brauche Luft! Oh mein Gott! Oh Gott, was jetzt? Oh Gott, nicht jetzt! Ich werd gehetzt, trifft wie ein Hammerschlag! Es zerdrückt mich, es zerpflückt mich! Gott, ich bitte dich, was ich doch sonst ertrag! Oh Gott, hilf mir! Gott, erspar ihr diesen Blick hier an unserem Hochzeitstag! Henry? Es gibt keinen Henry. Es gibt nur Hyde. Schau dir dieses Monster an, Lisa. Verdammt, Jekyll, es reicht. Genau, es reicht. Lassen wir die Feinheiten und kommen wir zum Kern der Sache. Wir scheinen verheiratet zu sein, meine Liebe. Fertig für die Hochzeitsnacht. Rühr sie nicht an. Oh Gott, Henry. Rühr sie nicht an. Wenn du es bist, dann zeig es mir. Keiner greift Hyde an. Keiner! Mich hören. Bitte, lass mich gehen. Bitte. John, ich bitte dich, erlöse mich. Erlöse uns alle. Ich kann es nicht. Lisa! Lisa!